der Fixer, der durch leere Straßen geht, auf der Suche nach dem nächsten Schuss, sich im Gefängnis seiner Drogen um sich selber dreht, fragt verzweifelt, wann ist damit endlich Schluss? Die Sucht diktiert ihm auch heute, welchen Weg er zu gehen hat. Sie fragt ihn nicht, wo willst du hin? Und das feierliche Treiben in der weihnachtlichen Stadt ist ihm völlig fremd und ohne Sinn. Und nach allem, was er heute wieder durchgemacht, nach dem Elend, das ihm heute widerfuhr, nach allem, was ihm dieser kalte Tag gebracht, bleibt ihm eine Frage nur: Warum nennt ihr das heilige Nacht? Warum nennt ihr das heilige Nacht? Geht. Doch was soll's, ihn kümmert es nicht mehr. Er sieht die Tannenbäume draußen auf dem großen Bahnhofsplatz in ihrem hellen Lichterschein. Doch das Dunkel seines Lebens wird davon nicht erhellt, und so steht er da, verlassen und allein. Und nach allem, was er heute wieder durchgemacht, nach dem Elend, das ihm heute widerfuhr, nach allem, was ihm dieser kalte Tag gebracht, bleibt ihm eine Frage nur: Warum nennt ihr das heilige Nacht? Warum nennt ihr das heilige Nacht? Verstehe ich die heilige Nacht.